Extra Tobi. Extra Tobi, der Podcast. Politisch, parteilich, nicht neutral, aber ehrlich. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute den 3. Oktober. Ein Montag, Montagmorgen, und die Woche nimmt kein Ende. Ich sitze gerade im Auto auf dem Weg in mein Büro und habe mir spontan was überlegt. Ich bin ja nicht der Typ, der so wahnsinnig gerne lange Texte verfasst, obwohl ich des Zehnfingertippens mächtig bin und behaupten kann, dass ich sehr schnell tippe. Aber ich weiß nicht warum, Bloggen an sich liegt mir nicht, quatschen da schon eher. Deswegen habe ich mir überlegt, ich starte jetzt mal einfach so spontan einen Blogcast. Das Schöne ist, ich kann ja einfach erzählen, was ich möchte, und ihr könnt einfach abschalten, wenn ihr keine Lust mehr habt. Ich möchte ein bisschen über das berichten, was mich in den letzten Tagen so umgetrieben hat. Erstmal zu meinem persönlichen Podcast. Ich habe ja, glaube, im Mai einfach mal in der AGÖA vorgeschlagen, dass es auch einen NRW-Podcast geben sollte. Und Knall auf Fall, zack, da war Rieseninteresse da. Und an der Stelle mein Dank an meine Krähennest-Kollegen, denn so heißt der Podcast ja. Jetzt muss ich natürlich wieder Eigenwerbung machen oder Parteiwerbung vielmehr. Krähennest mit ae.piratenpartei-nrw.de, dann landet ihr auf der Blogseite des Krähennests, wo immer alle aktuellen Episoden des Krähennests veröffentlicht werden. Das Krähennest ist zwar ein Podcast von NRW-Piraten, aber für Bundespiraten. Denn unsere Themen sind nicht begrenzt auf Landesthemen. Aber gut, das ist eigentlich gar nicht das Hauptsächliche, was ich heute zu erzählen habe. Es hat ja ein Gate gegeben, Piratensprech, ein Aufreger, nenne ich es jetzt mal. Weil die Piraten im Landtag zum einen eine nicht öffentliche Sitzung ausgedehnt haben und Politik gemacht haben, nicht protokolliert haben, auch für den Nachgang nicht veröffentlicht haben, und selbst das Protokoll für die eigenen Leute musste im Nachhinein erstmal zusammengeschustert werden. Das zweite ist, dass man versucht hat, man hat einen Änderungsantrag der SPD geklaut und diesen eingereicht. Und da lautet der Vorwurf, dass die Piraten sich gänzlich gegen das neue Nichtraucherschutzgesetz ausgesprochen haben. Und es wird behauptet, das kann ja keiner wissen, es wird behauptet, dass die Basis damit so nicht einverstanden sein würde. Wie gesagt, bei den Piraten weiß man das ja nicht. Maximal könnte man eine Liquid-Feedback-Initiative starten, um ein Meinungsbild einzuholen. Und da wäre die zweite Argumentation, die dann folgen würde: Beteiligen sich denn genug Leute, um ein repräsentatives Ergebnis zu erhalten? Aber der Kernaufreger für mich persönlich ist das Nichtraucherschutzgesetz gar nicht gewesen, sondern mein persönlicher Aufreger ist gewesen, dass wir Piraten ständig von Transparenz sprechen. Wir haben dabei bewegt, dass im Koalitionsvertrag über 50 Mal das Wort Transparenz vorkommt. Ich meine damit den Koalitionsvertrag Rot-Grün-NRW. Und alle Parteien reden von Transparenz. Und da müssen wir einfach mal feststellen, auch die Piraten haben die Transparenz an sich nicht definiert. Deswegen haben wir, also Krähennest-seitig, so kam es ja mal, das piratige Mandat wahrgenommen und einfach mal gemacht. Wir haben geschimpft über die Fraktion, aber eigentlich, und das darf ich an meinem persönlichen Podcast sagen, weil ich hier von meinen persönlichen Zielen sprechen darf, geht es nicht darum, die Fraktion unter Druck zu setzen. Naja, ein klein bisschen Druck übt man damit aus, das ist klar. Aber es geht nicht darum, ein Gewehr zu nehmen, anzulegen und zu schießen und der Fraktion dadurch zu schaden. Ganz im Gegenteil. Meine Idee ist jetzt, dass wir zusammen mit der Fraktion diese Ideen der Transparenz bearbeiten. Und ich möchte gleich zu meinen persönlichen Zielen hinzufügen: Ich möchte ein kleines Ergebnis haben. Ein ganz, ganz kleines Ergebnis, wo einfach nur erstmal festgestellt wird: Volltransparenz, gar keine Transparenz oder eine Teiltransparenz. Piraten neigen auch dazu, ein perfektes Pamphlet entwickeln zu müssen mit allen Regeln der Kunst, wie Transparenz zu verstehen ist. Und da sage ich, das ist zwar gut und das ist zwar toll, wird aber dazu führen, dass wir wochenlang daran arbeiten müssten, in 37 Abstimmungsgängen und 150, ich neige manchmal zur Übertreibung, und 150 Liquid Feedback Initiativen, die dann am Ende auch noch angezweifelt werden. Deswegen plädiere ich persönlich dafür, dass wir sagen, hey, wenn wir die drei Varianten schon mal geklärt haben und wir müssen noch viel mehr bearbeiten, da komme ich dann gleich zu, dann sind wir richtig weit vorne. Es ging dabei auch noch um den Punkt strategische Politik. Wenn wir jetzt mal überschlagen, haben die Mandatsträger im Landtag jetzt ungefähr ein 1/15 ihrer Mandatszeit hinter sich gebracht. Und auch die Mandatsträger sind jetzt sicherlich nicht die Fachleute der strategischen Politik. Aber was heißt denn strategische Politik? Strategische Politik hat in diesem Fall geheißen, dass man gesagt hat, wir können die Sitzung nicht öffentlich machen, weil ja von diesem Schachzug, den ich gar nicht bewerten möchte, sofort alle anderen Parteien Wind bekämen. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den wir auch sehr schnell klären sollen. Möchten die Piraten strategische Politik oder möchten sie sie nicht? Möchten die Piraten Volltransparenz? Egal, und da möchte ich meine persönliche Meinung, obwohl es mein eigener Podcast ist oder mein Blogcast, wie ich es ja gerade erfunden habe, möchten die Piraten diese strategische Politik, ja oder nein? Da gibt es ja dann das Argument, dass strategische Politik, das ist ja der übliche Ablauf im Landtag. Und jetzt wird so mancher Abgeordneter wieder das Gesicht verziehen, wenn ich das sage. Strategische Politik wird gerechtfertigt dadurch, dass es ja üblich ist, dass man sowas macht. Und da erinnere ich daran, und das ist der Gesichtsverzieher, Leute, wir sind angetreten, um Dinge anders zu machen. Und ich glaube, wir dürfen an der einen oder anderen Stelle durchaus etwas riskieren. Es muss ja nicht gleich ein Riesengeld geben und feststellen, dass unsere Politik 2.0 im Zweifel halt auch mal nicht funktioniert. Wenn wir aber nichts Neues probieren und überhaupt gar nicht erst versuchen, unsere Vorstellung von Politik 2.0, was das am Ende auch immer sein mag, das gilt ja noch rauszufinden, wenn wir nicht mehr versuchen, diese Ideen durchzusetzen, um festzustellen, ob sie funktionieren, dann haben wir zumindest eine große Sicherheit. Wir wissen, dass es so nicht funktionieren wird. Denn wir sind gewählt worden, so behaupte ich, unter anderem dafür, dass wir Dinge anders machen. Wir haben einen Vorteil anderen Parteien gegenüber, vor allem der Partei, mit der wir am meisten verglichen werden. Wir haben heute das Internet und wir können es verdammt nochmal bedienen. Wir sind in der Lage, das Netz für uns zu nutzen. Und das ist ein Kritikpunkt an die Fraktion. Und wenn ich mit einzelnen Fraktionsmitgliedern spreche, dann bekomme ich da immer Zustimmung. Die Fraktion nutzt dieses Mittel so gut wie gar nicht. Die Fraktion hat ja schon mal Kritik bekommen, dass ein Pressemitteilungswettbewerb läuft. Also die One-Way-Kommunikation, die ist da. Die funktioniert zumindest, was die Häufigkeit angeht, perfekt. Inhaltlich mag man über einige Dinge streiten. Und ja, liebe Abgeordnete, ich wünsche mir natürlich, dass ihr jetzt meinen persönlichen Blogcast hört. Gehe aber zumindest bei einigen davon fest aus. Natürlich kritisiere ich jetzt schon wieder die Fraktion und ich bin in einer verdammt guten Position. Ich bin ja nur Basispirat. Ich kann sagen, was ich will. Ich kann euch attackieren. Ich kann sagen, ihr seid alle doof. Aber das möchte ich ja gar nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Ich habe auf der Straße gestanden, damit ihr in den Landtag kommt. Und ich habe mit vielen anderen auf der Straße gestanden und habe dafür gekämpft. Und ich bin ja froh, dass das funktioniert hat. Und das ist ein Riesenerfolg gewesen. Und die Karenzzeit, wo man sagt, die Fraktion muss sich finden, die ist eigentlich abgelaufen. Das Problem ist aber, dass diese Streitigkeiten, die kommen ja immer wieder deshalb auf, weil Dinge ungeklärt sind. Und jetzt behaupte ich einfach mal, säße ich im Landtag und die Basis entscheidete, und da habt ihr vollkommen recht, wenn ihr sagt, die AGÖA oder der Teil Krähennest davon oder wer auch immer aus dieser Gruppierung, das ist nicht die Basis. Das ist auch nur ein ganz kleiner Teil, der laut aufschreit. Vollkommen klar. Aber wenn ich im Landtag säße und die Basis entscheidete, wir wollen keine strategische Politik, wir wollen, dass alles transparent ist, und das darf ich an der Stelle sagen, ich sag's doch, also ich bin persönlich gar nicht der Meinung, dass alles transparent sein muss. Ich bin aber der Meinung, dass es im Nachhinein transparent sein muss. Und dann kommen wir nachher noch zu den persönlichen Daten und den Personalentscheidungen. Aber entscheidete die Basis, wir wollen alles transparent haben, dann würde ich als Abgeordneter das Gesicht verziehen und sagen, gut, wenn ihr das so wollt, gut, dann müssen wir das ausprobieren. Und das Argument würde ich dann nicht anbringen, dass ich ja nur meinem Gewissen verpflichtet bin. Denn sich der Transparenz zu verpflichten, ist keine Gewissensentscheidung. Das war eigentlich die Entscheidung, als Abgeordnete in die Piratenpartei eingetreten sind und später dann mal in den Landtag gewählt worden sind. Also eigentlich ist das relativ leicht lösbar, zumindest in den ersten Schritten. Und wenn die Basis sieht, dass sie mitwirken kann und Einfluss nehmen kann auf die Prozesse im Landtag, dann ist das Verständnis für die Abgeordneten ein sehr viel größeres als das, was es zurzeit gibt. Gut, deswegen würde ich einfach sagen, am Mittwoch, den 3. Oktober, ich versuche das über alle möglichen Kanäle zu bewerben, am Mittwoch, den 3. Oktober, veranstaltet das Krähennest eine Diskussionsrunde. In dieser Diskussionsrunde soll es, und ich betone das, und wir werden da auch intervenieren, wenn das nicht klappt, geht es nicht darum, die Fraktion zu attackieren oder über die Vorfälle des Nichtraucherschutzgesetzes nochmal ausführlich zu diskutieren. Oder natürlich wird das fallen, weil man Beispiele sucht, das ist auch noch in Ordnung. Aber wir werden nicht nochmal die Vorwürfe alle ausgraben wollen und deswegen werden wir an der Stelle intervenieren. Es gibt genug Kanäle, wo die Leute ihre Meinung loswerden können. Diese Diskussionsrunde soll helfen, Transparenz zu erarbeiten, und da bitte ich als Basispirat für die Basis darum, dass die Mitglieder des Landtags auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht uns Dinge erklären, wo sie ihre Erfahrung schon aufgebaut haben, warum es Schwierigkeiten gibt, immer transparent zu sein. So, dann komme ich noch zu dem Punkt private Daten und personenbezogene Daten. Das ist ein Teil, der immer in einer nicht öffentlichen Sitzung stattfindet und stattfinden soll. Das ist vollkommen korrekt. Wenn wir dann in die Stufe 2, also der feineren Definition von Transparenz, irgendwann gehen, das ist ja nur meine persönliche Vorstellung, in der Hoffnung, dass viele andere Piraten diese Ansicht teilen, dass man das in kleinen Steps machen sollte, dann wäre da die Frage gestellt, wie viel der persönlichen Daten, die jetzt alle in die nicht öffentliche Sitzung fallen, sind denn tatsächlich persönlich? Die Entscheidung, ob man jetzt einen Mitarbeiter von einer anderen Partei oder von den eigenen Leuten einstellt, das ist, finde ich, eine öffentliche Diskussion. Während die Namensnennung und die Gehaltshöhe für einen Mitarbeiter selbstverständlich nicht öffentlich ist. Auch da haben wir massiven Nachholbedarf, denn je mehr nicht öffentliche Sitzungen im Landtag veranstaltet werden, desto größer ist auch die Gefahr, dass Dinge, die eigentlich öffentlich sein sollten, in den nicht öffentlichen Teil reinrutschen. Und solange wir es nicht definiert haben, kommen wir an der Stelle auch nicht weiter. Gut, das waren jetzt mal eben hier 12 Minuten. Und bis es zu Ende ist, noch ein paar Sekunden länger. Ihr hört auch noch mein Telefon schellen. Deswegen würde ich sagen, ich bin noch an meiner Firma angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und bis demnächst. Tschüss! Intro- und Outro-Musik Titan von Epic Soul Factory. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter www.extratobi.de.